Die Olmeken. Erste Hochkultur Amerikas. Tiefebene am Golf von Mexiko, um 1000 vor Christus. Indio-Stämme bevölkern die fruchtbare Tiefebene am Atlantischen Ozean, dem heutigen Golf von Mexiko. Sie leben in städtischen Gemeinschaften mit einer differenzierten Sozialstruktur, kultivieren Nutzpflanzen, betreiben Vieh- und Landwirtschaft und legen großen Wert auf Architektur und Kunst. Ihre monumentalen Bauten, Pyramiden, Tempel, Mosaike und kolossale Steinbilder, ihre kostbaren filigranen Gold- und Edelsteinarbeiten und nicht zuletzt ihre religiösen Riten faszinieren seit jeher Archäologen und Historiker. Doch oft genug sind es nicht Wissenschaftler, die die Hinterlassenschaften dieses faszinierenden Volkes entdecken, sondern einfache mexikanische Bauern. Ob beim Roden eines Feldes oder beim Ausheben eines Fischteichs, die Szenarien gleichen sich. Beim Graben in der klebrig-grauen Erde kommen nach und nach seltsame Dinge zum Vorschein, die die Aufmerksamkeit der Landarbeiter auf sich ziehen. Bald eilen auch Frauen und Kinder herbei, um zu sehen, was Dschungel und Erdreich so lange verborgen hielten. Neben menschlichen Gebeinen gelangen unter den Augen der Schaulustigen glänzende, polierte, zeremonielle Äxte, merkwürdig gestaltete Büsten, halb Tier, halb Mensch, Keramikgegenstände und Schmuckstücke aus Edelsteinen an die Oberfläche. Aber nicht nur Knochen und filigrane Artefakte werden ans Tageslicht gebracht, auch kolossale Steinmonumente kommen zum Vorschein, wie beispielsweise im Jahr 1860. In Tres Zapotes stößt ein Landarbeiter auf ein merkwürdiges Objekt, das aus der Erde ragt. Zunächst glaubt er, auf den Boden eines riesigen Eisenkessels gestoßen zu sein. Mit Hilfe neugieriger Dorfbewohner gelingt es ihm, den gewaltigen Gegenstand freizulegen. Einen Steinkopf von beinahe 1,5 Metern Höhe und rund 8 Tonnen Gewicht. Das Gesicht, das die verblüfften Bauern anschaut, hat wulstige Lippen, eine flache Nase und pupillenlose Augen, die an ihnen vorbei in die Ferne zu starren scheinen. Die Form des Schädels erinnert die eilig herbeigerufenen Archäologen an einen Rugbyhelm. Wie sich im Verlauf der weiteren Forschungen herausstellen wird, handelt es sich in der Tat um eine Kopfbedeckung, und zwar um einen Helm, den olmekische Herrschersöhne bei rituellen Ballspielen getragen haben. An ihm befestigen sie während der Wettkämpfe, die zu Ehren der Götter ausgetragen wurden, die Zeichen ihrer Sippe. Experten vermuten, dass die Olmeken mit diesem Ritus das älteste amerikanische Ballspiel überhaupt begründen. Diese kolossalen Steinköpfe, die an vielen Orten des olmekischen Kernlandes freigelegt werden, sind der Inbegriff der beeindruckenden Schaffenskraft der ersten amerikanischen Hochkultur. Denn der Basalt, den die Baumeister für ihre Kunstwerke benötigen, stammt aus den Tuxtla-Bergen, die sich im Südwesten an das sumpfige Flachland anschließen. Um ihn aus den Steinbrüchen in die städtischen Zentren zu schaffen, müssen die Arbeiter riesige Blöcke von mehr als 20 Tonnen Gewicht auf Schlitten verladen, um sie bis zum nächsten Fluss und von dort auf riesigen Flößen an ihre Bestimmungsorte zu schaffen. Dort verarbeiten die besten Steinmetze der Olmeken die Basaltblöcke zu Abbildern ihrer Herrscher und setzen ihnen damit ein Zeichen für die Ewigkeit. Das älteste und zugleich am besten untersuchte Zentrum der Olmeken ist San Lorenzo. Für viele Archäologen ist es sogar die älteste Stadt Amerikas. Doch von einer Stadt im heutigen Sinne kann wohl kaum gesprochen werden, denn die Ruinen der weitläufigen Anlage deuten vielmehr darauf hin, dass es sich um ein sakrales und zugleich politisches Zentrum gehandelt hat, in dem nur die olmekische Elite, Angehörige der Herrscherfamilien, Priester und Bürokraten, ansässig war. Von einer Wohnstätte für die Allgemeinheit kann keine Rede sein. Die Überreste der gewaltigen Monumente jedoch lassen darauf schließen, dass die herrschenden Schichten im Bedarfsfall auf eine große Gruppe von Arbeitskräften zurückgreifen können. Die Teilnahme an diesen Bauarbeiten ist für die olmekischen Bauern wichtig, denn durch ihre Dienste huldigen sie nicht nur der herrschenden Elite, sondern auch den Göttern, die ihnen im Gegenzug Regen und eine reiche Ernte bescheren. Die Landbevölkerung ist aber nicht nur für den Ausbau der Anlagen von Bedeutung, sondern auch für die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Eine besonders wichtige Rolle spielt hierbei Mais, der intensiv im fruchtbaren Tiefland kultiviert wird. Diese frühe Form von Zuchtmais stellt die Ernährungsgrundlage aller, auch der späteren mesoamerikanischen Kulturen dar. Aber auch andere Nutzpflanzen wie Bohnen, Avocados, Chilischoten, Kürbisse und Baumwolle bauen die olmekischen Bauern mit Erfolg an. Zur Ergänzung ihrer pflanzlichen Nahrung halten sie Hunde als Masttiere und schätzen das Fleisch wilder Hasen, Leguane und Schildkröten als Delikatesse. Funde menschlicher Knochen in den Küchenbereichen der Siedlungen deuten sogar auf eine Art Kannibalismus hin. Neben den berühmten Basaltköpfen sind es vor allem die kegelförmigen Pyramiden von Laventa, die von der Bautätigkeit der Olmeken Zeugnis ablegen. Auf ihren Spitzen, die dem Krater eines Vulkans nachempfunden sind, entfachen die hohen Priester der Olmeken Opferfeuer zu Ehren der Himmelsgötter. Obwohl diese architektonischen Meisterwerke, die als die ersten mittelamerikanischen Pyramiden überhaupt gelten, nicht aus Stein, sondern aus Erdrampen, hölzernen Stangen und Strohverkleidungen bestehen, muss der Aufwand, sie zu errichten, groß gewesen sein. Aber nicht nur den Himmelsgöttern, sondern auch den Göttern der Unterwelt huldigen die Olmeken durch kunstvolle Artefakte. Ebenfalls in Laventa hat man ein Mosaik gefunden, das unmittelbar nach seiner Vollendung rituell gesegnet und mit feinem Sand und Kies bedeckt worden war. Lange hat man gerätselt, was es mit den zahlreichen, offensichtlich kurz nach ihrer Fertigstellung vergrabenen Kunstwerken auf sich hat. Inzwischen glaubt man, es sei ein Akt der Vertiefung der rituellen Verbindung der Welt des Diesseits mit der Unterwelt gewesen. Ein häufiges Motiv im künstlerischen Schaffen der Olmeken ist der sogenannte Wehrjaguar. Es handelt sich hierbei um eine figürliche Darstellung von katzenartiger Statur, die die Züge eines Jaguars mit denen eines schreienden Säuglings vereint. Den Olmeken gilt der Jaguar als mächtigstes Raubtier des Dschungels, als Schamane der Tierwelt. Spekulationen über die Bedeutung des Wehrjaguars für die olmekische Zivilisation gibt es viele. Als gesichert gilt, dass er für die Verbindung zwischen der sichtbaren Welt der Indio-Stämme und der unsichtbaren Welt ihrer Götter steht. Häufig findet man ihn auf sakralen Monumenten wie Altären und Schreinen. In der Regel wird eine sitzende Figur dargestellt, die vom offenen Kiefer eines Wehrjaguars umschlossen ist. Man nimmt an, dass diese Reliefs den Eingang zur Unterwelt symbolisieren. Ob auf diesen mit dem rätselhaften Fabelwesen verzierten Altären Menschenopfer dargebracht wurden, gehört ebenso in den Raum der Spekulation wie die rätselhafte Bedeutung des Mischwesens aus Tier und Mensch selbst. Opfermesser, die ebenfalls das Abbild des Wehrjaguars tragen, sprechen hingegen eine eindeutige Sprache. Zumindest Tiere wurden den Göttern im Zeichen des Jaguars zum Geschenk gemacht. Denn Blut muss fließen, damit die Götter es auf die Maisfelder der Menschen regnen lassen können, so der Glaube der Olmeken. Das Rätselhafteste aber an der Geschichte der ersten Hochkultur Amerikas ist ihr Verschwinden. Merkwürdig erscheint vor allem, dass die Bevölkerung nicht etwa langsam zurückgeht, sondern in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität und kultureller Blüte in großer Eile aus ihrer Heimat flieht und ihre kulturellen Stätten zerstört zurücklässt. Ist es Druck von außen, etwa eine Invasion fremder Indio-Stämme, der die Olmeken zur Aufgabe ihrer Heimat zwingt? Oder sind es innere Rivalitäten unter den Herrschenden oder sogar ein Aufstand der Landbevölkerung, ein Bürgerkrieg? Vielleicht ist aber alles auch ganz unspektakulär. Die Bevölkerung wurde einfach zu groß, um sich aus den Ressourcen der Tiefebene ernähren zu können, und emigrierte deshalb in ein uns unbekanntes Gebiet. Alle diese Theorien haben ihre Anhänger und Gegner, ohne dass sie je bewiesen oder widerlegt werden konnten. Gegen die Thesen gewaltsamer Umstürze, von außen oder aus dem Innern, spricht aber, dass bei den Grabungen in den olmekischen Zentren keinerlei Anzeichen für Kampfhandlungen gefunden werden konnten. Die Kultstätten scheinen vielmehr planvoll und in voller Absicht zerstört worden zu sein. Die meisten Monumente wurden durch Zerhauen und Zerkratzen entstellt, um ihnen ihre religiöse und rituelle Bedeutung als Abbildungen von Göttern oder Herrscherfamilien zu nehmen. Die steinernen Überreste bringt man auf umliegende Berghänge und reiht sie sorgfältig auf. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Invasoren oder Aufrührer aus den eigenen Reihen die Überreste einer als feindlich empfundenen Kultur so sorgfältig entsorgt haben. Glaubt man den Ruinen, so waren es die Olmeken selbst, die ihre eigene Kultur zerstört und anschließend regelrecht bestattet haben. Eine solche rituelle Demontage und Entsorgung sakraler Denkmäler lässt auf eine gezielte Entweihung der Kultstätten schließen, vielleicht nach dem Tod eines Herrschers, zu dessen Ehre sie einst errichtet worden waren, oder auf Geheiß der Götter, die sich von der Kultstätte lossagten. Über die Gründe für den Zerfall der großen Zentren der Olmeken können wir nur spekulieren. Fakt ist, dass San Lorenzo bereits um 900 vor Christus in großer Hektik zerstört und verlassen wurde. La Venta 500 Jahre später, um 400 vor Christus. Mit dem Untergang La Ventas ist das Schicksal der Olmeken endgültig besiegelt. Zwar existieren Reste der einst großen Zivilisation noch einige Zeit in Tres Zapotes, doch um 100 vor Christus ist die erste amerikanische Hochkultur endgültig vom Erdboden verschwunden. Oder etwa doch nicht? Sind die Olmeken gar die direkten Vorläufer der Maya? Fest steht, dass sie mit ihrer Kultur und Kunst alle späteren mittelamerikanischen Kulturen inspiriert und geprägt haben. Die Maya übernehmen von den Olmeken beispielsweise das System der Zeremonienzentren inmitten ländlicher Gemeinden. Auch die große gefiederte Schlange der Maya-Kultur hat ihren Ursprung in der symbolhaften olmekischen Kunst. Und selbst der ausgeklügelte Kalender der Maya soll auf Beobachtungen der Olmeken zurückgehen. Alles Indizien dafür, dass die hohe kulturelle Entwicklungsstufe der Olmeken sie unbestritten zur Mutter aller mittelamerikanischen Kulturen macht. Lassen wir nun das zentralamerikanische Tiefland hinter uns und wenden uns nach Osten. Denn die nächste Station unserer Reise durch die Weltgeschichte führt uns ins Zweistromland, in die Stadt der Städte, in die faszinierendste Metropole aller Zeiten, nach Babylon. Bis heute hat Babylon oder Babel, wie die Bibel die Mutter aller Metropolen nennt, nichts von seiner Faszination verloren. Unsere Vorstellung vom New York der Antike ist allerdings maßgeblich von der biblischen Überlieferung geprägt. Denn durch die alttestamentarische Verdammung der Hure Babylon als Sündenpfuhl schlechthin hängt der antiken Großstadt ein verruchtes Image an, das sie gleichermaßen abschreckend wie interessant erscheinen lässt. Stets schimmert die biblische Moral durch, wenn von Babylon die Rede ist. Die Warnung vor dem gefährlichen Ehrgeiz, alles bisher Dagewesene übertrumpfen zu wollen. Doch wird das Wort vom Sünden-Babel der blühenden Metropole am Euphrat und ihren kulturellen Leistungen gerecht?